Ey, ich komm im Mercedes, Bitch. Bitte rede nicht. Ich trag nicht ne Rolex, weil ich wissen will, wie spät es ist. Ich verlass die Bühne heute mit großem Applaus und lass den Dicken raushängen, als wär mein Hosenstall auf. Die Patrone im Lauf, eine Glock, kein Schuss. Hinter blauen Augen verbirgt sich ein Jochbeinbruch. Ey, mach auf Gangster, mach ruhig auf Tupac. Doch echte Gangster hängen nicht mit Jimmy Blue ab. Doreen will Feature, doch ich will einen Blowjob. Wie arbeitslose Trompetespieler, Prolet im Beamer, Kokain und Chivas. Und nächstes Jahr auch noch den Komet vom Viva. Oh Señorita, ich weiß, dass du Muckis liebst. Doch train ihr Beine nicht, weil man sie im Club nicht sieht. Fick deine Gucci Jeans, wir kommen im Pusher Sweater. JPG Schrägstrich, wir ficken deine Mutter Rapper. Sie kassieren Hartz IV, doch fahren Lambo. Und werden nach zwei Bierflaschen zu Rambo. Oder wie wir nach einem Gramm Coke. Stehen nach dem Kommando, stehen nach dem Kommando. Sie kassieren Hartz IV, doch fahren Lambo. Und werden nach zwei Bierflaschen zu Rambo. Oder wie wir nach einem Gramm Koks. Stirnacken-Kommando. Ey, yo, die Draufschläger, Haus kriegen blaue Augen wie Pfauenfedern. Steroid-Rap, wer will Beef jetzt? Ich seh kaum Gegner, lauf Fader. Guck im Internet, hast du's drauf, aber komm, tauch ich auf, mach zu Clown dein Maul nicht mehr auf wie Bauchredner. Schau auf den Player, ich hab raus, die blauen wie Laubbläser. Mehrere Frauen in jeder Town, die saugen wie Raumpfleger. Bin unterwegs im Boss-Modus, du im Stricher-Modus. Fick ich aus, dann kommen sie öfter als im Fernsehen Hitler-Dokus. Du findest den Shit niveaulos, änder deine Meinung. Oder wir rennen bei dir rein mit Basies, Bitch, und ändern deine Meinung. Du kriegst Faustschläge wie ein Sandwag und dein Haupt ähnelt an Lamragu. Du Punkter, du bei Punchlines auf dem Schlauch stehst wie mein Schwanz vertub. B-O-S-S. Und ich will Blut wie Al-Qaida. Der Typ, der letztes Jahr mehr als ein Fußballstar verdient hat, heute verkult Savasch nach Features. Nur um sagen zu können, dass er die Nummer 1 kennt, wie Supermarktkassierer. Sie kassieren Hartz IV, doch fahren Lambo. Und werden nach zwei Bierflaschen zu Rambo. Oder wie wir nach einem Gramm Koks. Stehen nach dem Kommando, stehen nach dem Kommando. Sie kassieren Hartz IV, doch fahren Lambo. Und werden nach zwei Bierflaschen zu Rambo. Oder wie wir nach einem Gramm Koks. Stehen nach dem Kommando, stehen nach dem Kommando. Ich muss so ein Huch in Eulsusen Missgeburten ficken. Guck dich an, du bist eine Witzfigur wie Fritzchen. Deutschrap, jetzt will jeder Clown Gangster werden. Ich bin wie Minen und lass Draufgänger sterben. Gangster wie Scarface, Pate wie Marlon Brando. Primetime, Drive-By, Schüsse aus Fadis Lambo. Mir können diese Noten nix anhaben, denn ich geh nur in Clubs, wo die Noten nix anhaben. Früher broke, heute siehst du mich runden im Rolls fahren. Scheiß auf Hanteln, heute nehm ich zum Pumpen nur Goldbarren. Deine Kumpels sind Vollspasten, Muck auf und ihr habt mehr Schlägertypen vor euch als Kunden im Golfladen. Vorsicht, du Bitch, wenn du nicht willst, dass dein Gehirn, nachdem dich ne Ohrfeige trifft, auf fünf Bordsteine spritzt. Ich komm von oben herab wie Fallschirme. Hol aus mit der Faust und du Hundesohn, brichst dir schon beim Zusammenzug ein paar Halswirbel. Sie kassieren Hartz IV, doch fahren Lambo. Und werden nach zwei Bierflaschen zu Rambo. Oder wie wir nach einem Gramm Koks. Stehen nach dem Kommando, stehen nach dem Kommando. Sie kassieren Hartz IV, doch fahren Lambo. Und werden nach zwei Bierflaschen zu Rambo. Oder wie wir nach einem Gramm Koks. Stirnacken-Kommando, Stirnacken-Kommando.